Ja! Hey, obergeil, dass ihr alle hier seid. Obergeil, dass ihr alle hier seid und mit uns dabei seid. Schön, euch zu sehen und gut zu wissen, dass da noch andere unter uns sind. Die wissen, wo die Richtungen sind, die in einem Leben die genau richtig sind. Jeder von uns hat heute seine Richtung gefunden und auf dem Weg dorthin so einige Bücher verschlungen. Oder irgendwas getan, was einen weiterbringt. So sitzen wir heute hier und einer der... Oh Mann, ich glaube es kaum, wir sind zusammengekommen, so ganz in alter Besetzung. Als wär's schon immer so gewesen, streben wir seit Ewigkeiten nach der Gleichbeschäftigung. Ich habe es wohl schon immer gewusst, dass schon unsere Wege noch einmal zueinander finden. Verschlingen wir doch immer noch alle alles, was uns weiterbringt. So sind wir verbunden in die Ewigkeit hinein, wir lachen und freuen uns, einfach nur hier zu sein. Ja, im Moment schließt sich dieser Kreis, denn schon damals hat es hier begonnen, mit Ideen in diese Richtung. Doch waren wir damals dafür noch viel zu benommen, von Leuten, die Musik machten, oh, wir dachten, wir müssten genauso sein und wollten diesen Leuten unbedingt gefallen und begannen dafür von irgendwelchen Sachen zu schwallen, von denen wir gar keine Ahnung hatten. Klar war, dass sie uns dann noch wirklich gefallen haben und das tun sie heute noch, denn schon immer war die Richtung irgendwie anders gewesen, denn schon immer ging es dabei nur um uns, um uns selbst zu verwirklichen. Glaubten wir schon immer unseren Überzeugungen, doch gab es leider Zeiten, in denen sich diese Überzeugungen vor anderen beugten, da sie sich vor den angeblich coolen scheuten. Was sie bereuten war, sich nicht wirklich zu zeigen und wir taten so, als würden wir sie für ihre gute Musik beneiden. Begleitend will ich noch sagen, dass schon unsere Überzeugung manchmal heute noch nicht wagen, sich wirklich zu präsentieren, da sie Angst vor der Masse haben, Angst davor, sich in ihr zu verlieren. Nur häufig passiert uns das heute nicht mehr und in Sachen Musik noch viel weniger. Doch der Mund davon und zurück zu anderen Themen, denn ich finde es schön, ja, schön euch zu sehen, schön euch zu sehen und gut zu wissen, dass da noch andere unter uns sind, die wissen, wo die Richtungen sind, die in einem Leben die genau richtigen sind. Jeder von uns hat heute seine Richtung gefunden und auf dem Weg dorthin so einige Bücher verschlungen oder irgendwas getan, was einen weiterbringt. So sitzen wir heute hier und einer, der darüber singt. Ja, schön euch zu sehen und gut zu wissen, dass da noch andere unter uns sind, die wissen, wo die Richtungen sind, die in einem Leben die genau richtigen sind. Jeder von uns hat heute seine Richtung gefunden und auf dem Weg dorthin so einige Bücher verschlungen oder irgendwas getan, was einen weiterbringt. So sitzen wir heute hier und einer, der darüber singt. Wir begannen dann und hörten etwas genauer hin. Wir suchten den Sinn in dieser Art von Musik. Leider fanden wir nichts als irgendein Scheiß, wie die Geschichte davon, dass man absolut heiß sei und voll mittendrin dabei sei und nur durch die eigene Musik high sei. Und wir hätten das Glück gehabt, heute mit ihr dabei zu sein. Oh Mann, halt Stopp, genug davon. In diesem Moment haben wir begonnen, uns endlich zu erleben, haben angefangen, uns einiges mehr zu geben. In dieser Zeit hat sich mein Leben sehr gedreht und meine Freundschaften wechselten. Ich begann am Sinn des Lebens zu zweifeln, es geschahen Dinge, die mich damals sehr verletzten. Heute weiß ich aber, dass dies nun mal der Lauf ist, den wir uns nicht entziehen können. So oft wird es noch Situationen geben, in denen ich mir wünsche, würde entfliehen zu können. Doch steht die Zukunft irgendwo in den Sternen geschrieben und das ist auch eigentlich gut. Nur sich die Entwicklung der Gesellschaft, nur das macht mir wirklich wenig, sehr wenig Mut. Denn ich immer scheint das, was da noch vor einem liegt, auch wirklich vorne zu sein und das scheinbar vordere Ziel bringt einen nicht wirklich voran. Und manchmal muss man eben ganz woanders lang und einfach mal andere Dinge ausprobieren und nicht nur vor sich hin zu vegetieren, um seinen Schleier zu verlieren und hinter die Dinge zu sehen und zu verstehen, dass es da mehr gibt, als Frau begreifen kann. Und manche gar nicht und spanisch an Reim und im fairesten Flow, so muss es sein. So fahrt ihr euch, dass ihr ein Gegner glücklich heim und zieht euch unter Zeug auch immer öfter rein. Wollt nicht mehr länger alleine sein und teilt mit anderen, die nur zum Schein ihr Leben, weil sie nicht verstehen oder es jetzt beginnen, selbst zu agieren. Die, die sich Jahre zuvor von der Masse dirigieren ließen, genießen heute was ganz anderes, nämlich zu leben nach den eigenen Regeln und danach immer wieder alles zu geben. Doch genug davon und zurück zu anderen Themen, denn ich finde es schön, ja, schön euch zu sehen. Schön euch zu sehen und gut zu wissen, dass da noch andere unter uns sind, die wissen, wo die Richtungen sind, die in einem Leben die genau richtigen sind. Jeder von uns hat heute seine Richtung gefunden und auf dem Weg dorthin so einige Bücher verschlungen